Im Namen des deutschen Volkes, Joachim Meissner wusste von Klaus Graf Stauffenberg, dass er einen Mordanschlag auf unseren Führer plante. Er hatte ihm sogar die Mörderrolle angeboten. Zwar lehnte Meissner sein Mitwirken ab, aber er unternahm nichts gegen den Verratplan und ließ ihn dadurch weiterreifen. Eduard Brückelmeier, ein Drückeberger ganz besonderen Ausmaßes, arbeitete mit dem schon gerichteten Verrätern Graf Schwerin und Graf von der Schulenburg an der Vorbereitung des Verrats vom 20. Juli mit. Selbst entwarf er den Aufruf, der unsere Kriegsschuld anerkennen und unseren Feinden unterwerfen sollte. Wilhelm Friedrich Graf zu Lünau sprach mit anderen, darunter mit dem schon gerichteten Verräter Jäger, den Plan eines Mordanschlags auf unseren Führer und den seiner Verhaftung, um ihn zu Maßnahmen zu zwingen, die uns unseren Feinden wehrlos ausgeliefert hätten. Sie sind dadurch Verräter geworden an allem, was wir sind und wofür wir kämpfen, am Opfer unserer Krieger, an Volk, Führer und Reich. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.